Liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns, heute hier zu sein. Und ich hoffe, dass ein wenig von der Stimmung dieser Veranstaltung durch die Mauern dringt. Als Jüdin wurde ich in der Nazizeit zur Zwangsarbeit verpflichtet und nach Auschwitz und Ravensbrück deportiert. Ich war keine politische Gefangene, aber wie viele andere verdanke ich den politischen Gefangenen des Nationalsozialismus, den kommunistischen Widerstandskämpferinnen viel, weil sie auch in den Lagern nicht aufhörten, Solidarität und Widerstand zu organisieren. Ihre Geschichte, die Berechtigung ihres Kampfes wird heute in Frage gestellt. Weil einige von ihnen sogenannte Funktionshäftlinge waren, werden sie der Zusammenarbeit mit den Nazis beschuldigt. In den Gedenkstätten deutscher Konzentrationslager und Museen werden ihre Bilder abgehängt. Sie und ihr Widerstand sollen unsichtbar werden. Es geht aber nicht um die Fehler, die sie ohne Zweifel gemacht haben. Es geht nicht darum, dass sie das Wesen des Nationalsozialismus, die Shoah, nicht begriffen haben. Es geht darum, dass sie die Dreistigkeit besaßen, für eine Welt zu kämpfen, in der die Ursachen von Rassismus, Antisemitismus und Krieg ein für alle Mal beseitigt sind. Das war nach der Befreiung auch meine Hoffnung. Viele sind in den Jahren danach für diese Hoffnung aufgestanden. Heute führt Deutschland wieder Krieg und nichts soll mehr daran erinnern, dass es nach dem letzten Krieg hieß, von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Heute werden Menschen in Deutschland, nur weil sie anders sind als die Mehrheit, wieder angegriffen und sogar ermordet. Und nichts soll mehr daran erinnern, dass nach der Befreiung vom Nationalsozialismus solcher Terror für immer unmöglich gemacht werden sollte. Wählt den Anfängen, hieß die Losung. Aber wo hat der Anfang ein Ende? Die Erinnerung wird umgedeutet. Auschwitz ist heute die Begründung für einen Angriffskrieg. Der grassierende Rassismus und Antisemitismus ist ein Merkmal der Normalität Deutschlands. Ich aber weigere mich, meine Erinnerungen umdeuten zu lassen, meine Biografie benutzen zu lassen für die Rechtfertigung von Krieg. Das bin ich auch denen schuldig, die die Befreiung nicht erlebt haben, weil man sie ermordet hat. Die Freiheit von politischen Gefangenen zu erreichen, scheint heutzutage fast unmöglich. Überall in der Welt etabliert sich eine neue Ordnung, die jeden Gedanken an eine andere, bessere Welt unter sich begraben will. Die Gefangenen stehen für diese bessere Welt und darin wollen die Mächtigen, dass sie weiter Gefangene bleiben. Und weil wir das nicht hinnehmen werden, sind wir heute hier. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere Gruppe Coincidence versucht mit Musik über die Vergangenheit aufzuklären und gleichzeitig eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Lieder aus den Ghettos, Lieder aus dem jüdischen Widerstand, die den damaligen Gefangenen Mut machten, zu überleben. Lieder für den Frieden und gegen den Krieg. Lieder für die Freiheit. Last not least, Lieder von Bert Brecht, Tucholsky und Nazem Hikmet, die heute wieder, ach, so aktuell geworden sind. Das alles haben wir euch mitgebracht. Wir wünschen uns, dass ihr mit uns kommt und dass unsere Lieder euch Mut machen, dieser schrecklichen Politik zu widerstehen. Danke. Hirschklick. Er wurde von dem Aufstand, im Ghetto Warschau, wie sagt man, ich habe keine Worte, inspiriert. Und dieses Lied heißt: Sage nie, du gehst den letzten Weg. Sag nicht mehr, dass du gehst den letzten Weg. Auf dem Boden schläft das Dach und das Schindeln fest und groß. In der Wiege liegt ein Kind, ohne Windeln, nackt und bloß. Auf dem Boden steht die Wiege, wiegt sich eine Spinne in ihr. Sie saugt mir das Leben aus und das Elend lässt sie mir. Auf dem Boden steht ein Hahn und sein Kamm ist feuerrot. Soll mein Weib was borgen gehen, denn die Kinder brauchen Brot. Gerade so frisst die Geiß vom Dach das Stroh. Gerade so. Thank you. Njebudice, ein Lied für die Sinti und Roma in der Originalsprache. Weck mich nicht aus meinem Traum, damit ich diese Welt nicht verstehen muss. Sieh die Würde, die wir einst hatten. Es gibt keine Feuer mehr, keine Freude, kein Lachen. Bald wird nur noch Nacht sein. Tag nur noch im Traum. Nun ein Stück in türkischer Sprache, die Musik stammt von Sefil Ivaneli und der Text von Nazım Hikmet mit dem Titel Im verschneiten Buchenwald ziehe ich durch die dunkle Nacht. Ich ziehe schwermutsvoll, so gib deine Hand mir, deine Hand. Thank you. Die Ballade von der Judenhure Marie Sanders von Bertolt Brecht und Hans Eisler, geschrieben im Jahre 1936. Weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Flaschen auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott in ihrem Fell, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute noch. Marie Sanders, dein Geliebter, hat zu schwarzes Haar. Besser, du bist heut zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleischchen auf in den Vorstädten, die Träume schlagen mit Macht. Und im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute noch. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm, der Mond schaut aus wie immer. Das Fleisch steckt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Auf dem Himmel wird sie etwas vorretten, wenn es heute Nacht. Eines Morgens früh um neun fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren. Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, der Streicher redet heute nach. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Das Liebeslied in der Ladinosprache ist ein Teil der spanisch-romantischen Balladentradition, die von den sephardischen Juden, die aus Spanien und Portugal stammen, über Jahrhunderte am Leben erhalten wurde. Ladino ist eine archaische Form der spanischen Sprache, die von allen Juden, die um das Mittelmeer herum lebten, als Muttersprache benutzt wurde. Diese Juden siedelten dort an, nachdem sie im Jahre 1492 aus Spanien vertrieben wurden. Adio, querida. Thank you. Der Graben von Tucholsky. So hast du deinen aufgezogen, hast dich 20 Jahre mit ihm gequält. Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Seinen Arm, wollt dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Lagen dicht bei Englands Arbeitsmann, alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen liegt heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe, in dem einen großen Massengrabe. Mikis Theodorakis saß mit seinem Freund Andreas auf der Insel Jaros im KZ. Aufgrund der schrecklichen Folterung, die sie erleiden mussten, wusste keiner von dem anderen, ob sie am nächsten Tag noch leben würden. So verständigten sie sich mit Klopfzeichen von Zelle zu Zelle. Tak, tak, du, tak, tak, ich. Das bedeutet, wir halten durch. Der Schlachthof. Yeah. Aus dem Ghetto Vilna, und ihr kennt es wahrscheinlich alle, es heißt, wir leben ewig. Wir leben trotzdem. Wir werden leben und erleben und schlechte Zeiten überleben. Wir leben trotzdem, wir sind da. Thank you. spiele noch ein Lied, wenn Sie möchten. Everybody, libertad.